alles in Ordnung, Tina? Ich habe geträumt. Offensichtlich war es wieder derselbe Traum. Wenn es doch nur ein Traum wäre, denn dann entdeckt die Schülerin Tina, dass ihr Nachthemd zerfetzt ist. Als hätte der Killer mit dem brandnarbigen Gesicht und den Messerklingen an der Hand sie tatsächlich gejagt und nicht nur im Traum. Es geht um diese Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit in Nightmare on Elm Street oder Mörderische Träume, wie der deutsche Verleihtitel 1984 hieß. Das Horrorgenre, genauer gesagt der Teenie-Horror, hatte es Regisseur Wes Craven besonders angetan, wie er später im Interview mit der Website Yahoo erzählte. Horrorfilms talk about the bare bones realities. In Horrorfilmen geht es um die Grundfesten der Realität. Ob wir reich oder arm sind, wenn jemand ein Stück Metall in uns steckt, können wir sterben. Das ist eine tiefe Wahrheit. Wir lesen jeden Tag davon in der Zeitung. Wie verteidigt man sich gegen die Gewalt, ohne ein Teil von ihr zu werden? Wie sind die Regeln? Das sind Fragen, auf die die Kids eine Antwort haben wollen. So, these are real questions that kids want to know the answers to. Man merkt schon, der Mann ist kein Dummkopf. 1939 in Ohio geboren, studierte er Philosophie und Literatur, war zeitweilig sogar Professor. Doch es zog ihn zum Film. Erst arbeitete er in der Pornofilmbranche unter Pseudonym. Doch dann drehte Wes Craven 1972 The Last House on the Left. Schon da geht es um Teenager, die ihren tiefsten Ängsten begegnen. Auch wenn er 1999 in Music of the Heart Meryl Streep als engagierte Musiklehrerin inszenierte, kehrte Craven doch immer wieder zum Horrorfilm zurück. Doch irgendwie schien bald jede Geschichte schon mal erzählt. Also schuf er 1996 eine Art Meta-Horrorfilm, Scream. Hallo? Hallo? Wer ist da? Sag mir deinen Namen und ich sag dir meinen. Jugendlichen in diesem Film kennen jeden Horrorfilm, kennen alle Genrekonventionen. Und genau diese Regeln nutzen sie, um, konfrontiert mit einem echten Serienmörder, zu überleben. Niemals, nie, unter keinen Umständen darfst du sagen, ich komm gleich wieder. Denn dann kommst du nicht wieder. Ich hol mir noch ein Bier, auch eins? Ja, klar. Ich komm gleich wieder! Nur eines konnte Wes Craven partout nicht ausstehen. Dumme Horrorfilme. Es ist doch immer wieder dasselbe. Ein dämlicher Killer lauert einem Mädchen mit prallen Titten auf, das immer die Treppe rauf statt zur Haustür rausläuft. Idiotisch. Nicht bei Wes Craven. Was aber natürlich auch nicht heißt, dass seine Figuren immer überleben. 2011 hat Wes Craven noch beim vierten Teil der Scream-Reihe Regie geführt. Nun ist er im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben.